Und Jahwe redete mit Mose in der Steppe am Sinai, im Offenbarungszelt, am ersten Tage des zweiten Monats im zweiten Jahre nach ihrem Auszug aus Ägypten, und gebot: Nehmt die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde der Israeliten auf, Geschlecht für Geschlecht, Familie für Familie samt den einzelnen Namen, alles, was männlich ist, Kopf für Kopf. Alles, was kriegstüchtig ist in Israel, von 20 Jahren an und darüber, sollt ihr mustern, Schar für Schar, du und Aaron. Und von jedem Stamme soll euch je einer, und zwar das Oberhaupt der zum Stamme gehörenden Familien, zugesellt sein. Dies sind die Namen der Männer, die euch zur Seite stehen sollen, von Ruben Elizur, der Sohn Sedeurs, von Simeon Selumil, der Sohn Zurisadais, von Juda Naason, der Sohn Aminadabs, von Issachar Netanel, der Sohn Zuas, von Sebulon Eliab, der Sohn Hilons, von den Söhnen Josefs, von Ephraim Elisama, der Sohn Amihuds, von Manasse Gamlil, der Sohn Pedazurs, von Benjamin Abidan, der Sohn Gideonis, von den Ahiser, der Sohn Amisadais, von Asapagiel, der Sohn Ochrans, von Gad Eliasaph, der Sohn Degüls, von Naphtali Ahira, der Sohn Enans. Das waren die aus der Gemeinde Berufenen, die Fürsten ihrer väterlichen Stämme, die Häupter der Tausendschaften Israels. Da ließen Mose und Aaron die genannten Männer, die ihnen namentlich bezeichnet worden waren, zu sich kommen und versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tage des zweiten Monats. Da ließen sie sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, Kopf für Kopf, wie Jahwe Mose befohlen hatte, so musterte er sie denn in der Steppe am Sinai. Es beliefen sich aber die Abkömmlinge der Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, Kopf für Kopf gerechnet, alles, was männlich war von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war. So viele ihrer vom Stamme Ruben gemustert wurden, auf 46.500. Die Abkömmlinge der Söhne Simeons nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, Kopf für Kopf gerechnet, alles, was männlich war von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Simeon gemustert wurden, beliefen sich auf 59.300. Die Abkömmlinge der Söhne Gads nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Gad gemustert wurden, beliefen sich auf 45.650. Die Abkömmlinge der Söhne Judas nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Juda gemustert wurden, beliefen sich auf 74.600. Die Abkömmlinge der Söhne Issachars nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Issachar gemustert wurden, beliefen sich auf 54.400. Die Abkömmlinge der Söhne Sebulons nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Sebulon gemustert wurden, beliefen sich auf 57.400. Was die Söhne Josefs anbelangt, so beliefen sich die Abkömmlinge der Söhne Ephraims nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Ephraim gemustert wurden, auf 40.500. Die Abkömmlinge der Söhne Manasses nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Manasse gemustert wurden, auf 32.200. Die Abkömmlinge der Söhne Benjamins nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Benjamin gemustert wurden, beliefen sich auf 35.400. Die Abkömmlinge der Söhne Dans nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme denn gemustert wurden, beliefen sich auf 62.700. Die Abkömmlinge der Söhne Assas nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Asser gemustert wurden, beliefen sich auf 41.500. Die Abkömmlinge der Söhne Naphtalis nach ihren Geschlechtern, Familien und einzelnen Namen, von 20 Jahren an und darüber, Alles, was kriegstüchtig war, so viele ihrer vom Stamme Naphtali gemustert wurden, beliefen sich auf 53.400. Das sind die Gemusterten, die Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, derer waren 12, je einer für den zu ihm gehörenden Stamm. Und es beliefen sich alle, die von den Israeliten nach ihren Familien gemustert waren, von 20 Jahren an und darüber, alles, was kriegstüchtig war in Israel, es beliefen sich alle Gemusterten auf 603.550. Die Leviten aber nach ihrem väterlichen Stamme wurden nicht mit unter ihnen gemustert. Und Jahwe redete mit Mose also, jedoch den Stamm Levi darfst du nicht mit mustern und ihre Gesamtzahl nicht aufnehmen inmitten der übrigen Israeliten. Stelle du die Leviten an bei der Wohnung des Gesetzes und allen ihren Geräten und allem, was zu ihr gehört, sie sollen die Wohnung und alle ihre Geräte tragen und sie sollen sie bedienen und sich rings um die Wohnung lagern. Wenn sich die Wohnung in Bewegung setzt, sollen die Leviten sie abbrechen, und wenn die Wohnung rastet, sollen die Leviten sie aufrichten, ein Fremder aber, der herantritt, soll getötet werden. Die übrigen Israeliten sollen sich nach ihren Heerscharen ein jeder in seinem Lager und bei seinem Paniere lagern, die Leviten aber sollen sich rings um die Wohnung des Gesetzes lagern, dass nicht etwa ein Zorn über die Gemeinde der Israeliten komme. So sollen denn die Leviten des Dienstes an der Wohnung des Gesetzes warten. Und es taten die Israeliten ganz, wie Jahwe Mose befohlen hatte, also taten sie.